selbstverliebt und arrogant. Ein Idiot, ein Quirulant, eine Rampensau, ein Pullermann. Ich sei ein Mensch, der gar nichts kann. Das haben sie mir stets vermittelt, mich mit allerlei Quatsch betitelt. Sie gaben mir nicht mehr als Antipathie. Die Schulzeit vergesse ich nie. Klaus ist ein Idiot, wie er im Buche steht. Er ist ein Locken, Rocken, Locken, Rocken. Drum wird ihm bald die Kehle umgedreht. Er ist ein Locken, Rocken, Locken, Rocken. Sie haben mich gezwungen, Bild zu lesen. Was musste ich da sehen? Was war da gewesen? Eine Schnecke in Form von einem Politiker. Das stimmt doch gar nicht, behaupten Kritiker. Sie haben mich verprügelt, mich verflucht. Sie haben mich beraubt und meine Sachen durchsucht. Sie fanden Zigaretten, eine Silvesterrakete, dazu Pornohefte und Drogenpakete. Klaus ist ein Arschloch, das niemand mag. Er ist ein Locken, Brocken, Locken, Brocken. Drum zimmern wir ihm schon mal einen Sarg. Er ist ein Locken, Brocken, Locken, Brocken. Sie haben mich gezwungen, Tee zu trinken. Und dazu gab es Parmesan und Schinken. Sie haben mich gezwungen, Wurst zu essen. Sie hatten vorher schon mal drauf gesessen. Sie haben versucht, mich zu indoktrinieren. Sie haben versucht, mich zu manipulieren. Sie haben versucht, mir den Kiefer zu brechen, den Schädel zu spalten, mich abzustechen. Klaus ist ein Pisser und er geht auf den Sack. Er ist ein Locken, Brocken, Locken, Brocken. Wir machen ihn fertig und dann hat sich der Lack. Er ist ein Locken, Brocken, Locken, Brocken. Ihr motherfucking Lockenbrocken! Schultag bin ich dann gegangen. Sie haben noch versucht, mich einzufangen. Doch es ist ihnen nicht mehr gelungen. Da haben sie mir ein Hasslied gesungen. Klaus ist ein Schmutz, der auf die Fresse braut. Er ist ein Locken.